Was ist der Eid? Der Eid ist die Anrufung Gottes zum Zeugen der Wahrheit dessen, was man sagt oder verspricht. Nimm Gott zum Zeugen für, dass das wahr ist, was man sagt oder dass man etwas tun wird, versprechen, abblickt, das auch tun wird.